Andacht vom 15.02.2022, Reinhard Hirtler, übersetzt und zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Das ist unser erstes Live seit langer Zeit. Seit über 2 Monaten mein erstes Live mit diesem jungen Mann, Daniel. Es ist gut, wieder Lives zu machen. Wisst ihr, warum ich Lives mache? Ich mache sie für mich. Oh, hier ist ein bisschen Selbstsüchtigkeit von Reinhard. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich stehe einfach in der Nacht auf, um 3 Uhr oder 4 Uhr oder 5 Uhr, und ich kann in meinem Stuhl sitzen bleiben, solange ich will, denn ich teile mir meine Zeit selbst ein. Und diesen Lebensstil liebe ich. Aber es ist gut zu wissen, dass bis 7:30 Uhr der Hund draußen gewesen sein soll und mein Live beginnt. Irgendwie ist das gut. Debbie ist nicht da. Sie ist für 8 Tage im Nordosten von Brasilien, um viel Brasilien Kids Care Arbeit zu erledigen. Gestern war Valentinstag. Ich habe nicht einmal daran gedacht. In Amerika ist das ein wichtiger Tag. In meiner Welt ist jeden Tag Valentinstag. Sonntag, Auferstehungstag. Debbie musste um 6 Uhr morgens zum Flughafen. Am Abend sandte uns unsere Schwiegertochter in die Familiengruppe eine Nachricht. Mein lieber Ehemann, das ist unser Sohn, hat mir Schmuck zum Valentinstag geschenkt. Und ich dachte, welch ein netter junger Mann. Ich bin sein Vater und habe nicht einmal daran gedacht. Ich habe nichts darauf geantwortet, aber Debbie schrieb, und mein Ehemann kaufte mir ein Flugticket, damit ich am Valentinstag zum Arbeiten fliegen konnte. So sind wir. Heilig oder sündhaft? Gestern war unser Live spontan. Ich denke, es war unglaublich. Es war ein spontaner, prophetischer Moment. Was mich bewegte, war, ich bat Matthäus, irgendetwas aus seinem Herzen zu teilen, und er erzählte von einer prophetischen Perspektive über die Kirche, die Gott ihm gezeigt hatte. Matthäus und ich haben nie darüber gesprochen. Ich musste ihn dann auf Englisch übersetzen, und es traf mich ins Herz. Denn am selben Morgen um 4 Uhr saß ich in meinem Stuhl und schrieb die Dinge auf, die Gott ihm gezeigt hatte. Ich stellte fest, das ist Gott. So ist Gott. Heute früh verbrachte ich Zeit mit Jesus, und ich konnte diese Worte nicht vergessen. Am Anfang. Wenn ich meine Zeit mit Jesus verbringe, konzentriere ich mich auf Jesus, auf den Herrn. Ich schaue nie auf meine Bedürfnisse oder Fragen. Nie. Er greift diesen ersten Schlüssel. Die Menschen versuchen, morgens Zeit mit Gott zu verbringen, und sie schaffen es nicht, sie sind frustriert. Matthäus und ich haben eine ganze kostenlose Serie über die Zeit mit Jesus gemacht. Ihr findet sie auf YouTube. Aber für mich ist Schlüssel Nummer 1, dass man in diesem Moment selbst gar nicht mehr existiert. Vielleicht denkt ihr, hey, stopp, ich bin doch wichtig für Gott. Ja, du bist Gott wichtig. Ich erkläre euch etwas. Alles, was mit Gott zu tun hat, hat mit Intimität zu tun. Hört, welche Erfahrung auch immer du machst, wenn sie nicht auf die Beziehung und Intimität mit Gott zurückzuführen ist, ist es keine gute Erfahrung. Wir lieben es, wunderbare Zeugnisse über Wunder zu erzählen, Geschichten von übernatürlicher Versorgung. Die Christen reden viel mehr darüber, was Gott für sie tat, als wer Gott für sie ist. Das ist traurig. Unsere Beziehung mit Gott wurde zu einer Art Marketingstrategie, mit der wir unser Leben bereichern können. Wenn Gott etwas für mich getan hat, bin ich glücklich. Ist es falsch, dass Gott etwas für mich tut? Das habe ich nicht gesagt. Es geht um Folgendes. Alles, was du in deinem Leben mit Gott erlebst, muss zurückgehen auf deine Beziehung und Intimität mit Gott. Sonst war es keine gute Erfahrung. Sonst ist dein Herz nicht mit Gottes Herz verbunden. Schaut, deshalb sind wir oft frustriert, denn wir beten um irgendetwas, das geschieht nicht. Und dann fragen wir, warum Gott unsere Gebete nicht erhört hat. Das zeigt, dass wir absolut keine Intimität mit Gott haben. Das zeigt, dass es da zwei eigene Personen gibt, die versuchen, voneinander Nutzen zu ziehen. Das ist eine co-abhängige Beziehung. Gott hat sich nie einen Menschen erwählt, um ihn zu benutzen. Gott schuf die Engel, damit sie all das tun, was er will. Denk daran, es geht nicht um das, was du brauchst. Es geht nicht darum, wie verzweifelt deine Situation gerade ist. Wenn die Antwort auf dein Problem nicht in Intimität und Beziehung mit Gott endet, ist es keine gute Erfahrung. Dies ist eines der größten Probleme überhaupt, dass die Menschen ihre Zeit mit Jesus morgens nicht genießen. Schaut, ich mag Debbie, ich liebe sie, aber ich mag sie auch. Ich liebe sie nicht so, wie ich sie lieben sollte, denn ich sollte sie lieben, wie Jesus seine Gemeinde liebt, und das bedeutet, jeden Moment des Tages für sie zu sterben. So liebe ich sie nicht, das ist sehr traurig. Aber ich dachte ständig danach, für Debbie gut zu sorgen und für sie da zu sein. Ich liebe sie nicht so, wie Jesus mich liebt. In manchen Augenblicken schon, aber nicht durchgehend. Es ist mein Ziel, sie so zu lieben, das ist wahr. Also, ich liebe Debbie und ich mag sie. Sie ist mein bester Freund auf dieser Erde. Jetzt stellt euch vor, dass ich sehr gern jeden Morgen Zeit mit Debbie verbringe. Aber wir pflegen in unserer Ehe nicht die Gewohnheit, morgens gleich Zeit miteinander zu verbringen. Eine solche Gewohnheit würde in unserer Partnerschaft sehr viel Stress verursachen, denn Debbie mag nicht aufstehen, wenn ich aufstehe. Deshalb respektieren wir einander. Debbie schläft, solange sie will und kann, und ich schlafe, solange wie ich möchte und kann. Stellen wir uns vor, dass wir beide morgens zur gleichen Zeit fit sind und aufstehen. Das wäre unser Lebensstil. Guten Morgen, Liebling. Denk daran, heute die Wäsche zu waschen. Dann kommen Leute zu uns, du musst für sie mitkochen. Und dann vergiss bitte nicht, Daniel den Rucksack herzurichten, denn er verreist. Oh, und Clayton hat um 16 Uhr eine Verabredung. Ach, und wie geht's dir? Und Debbie schaut mich an. Was? Du hast gerade die Augen aufgeschlagen und sagst mir sofort 5 Dinge, die du heute von mir brauchst? Können wir das mal vergessen? Liebling, diese 5 Dinge sind wichtig. Steh nicht einfach auf. Du darfst das nicht vergessen. Es ist wichtig. Sind diese 5 Punkte wichtig? Klar. Aber Gott legt die größte Priorität auf Beziehung. Wir sehen das in den Versen gleich am Anfang. Wie muss ich meinen Tag mit Gott beginnen? Genau so, wie ich ihn mit Debbie beginnen muss. Wenn ich aufwache und meine Augen öffne. Guten Morgen, Liebling. Schau sie an. Nur anschauen. Glaub mir, ich erlebe das sehr oft. Dann fragt sie, hey, Liebling, warum schaust du mich so an? Und ich antworte, weil du so schön bist. Du bist einfach so wunderschön. Und sie meint, ich habe noch nicht einmal das Gesicht gewaschen und meine Haare gekämmt. Aber du bist so schön. Oh, komm her, lass dich umarmen. Und dann liegen wir einander in den Armen und genießen einander. Ich garantiere euch, dass etwa 90% der sexuellen Aktivitäten in einer christlichen Beziehung nichts mit Intimität zu tun haben. Es hat mit irgendwelchen körperlichen Aktivitäten zu tun, aber nicht mit dem, was Sex eigentlich sein sollte. Wir haben nicht einmal wirklich verstanden, was Intimität ist. Und da wollen wir Intimität mit Gott haben? Die Welt hat den Gedanken der Intimität total verdreht. Bevor zwei Menschen sexuell wirklich intim werden können, müssen ihre Herzen untereinander in Intimität verbunden und einander ergeben sein. Ich sollte aufhören, das hier ist schließlich kein Eheseminar. Aber denk darüber nach. Die Bibel vergleicht Ehe und irdische Beziehung mit der Beziehung zu Jesus. Alles Gute, das Gott geschaffen hat, wurde vom Teufel in den Schmutz gezogen. Wie wird das Gute verdreht? Paulus redet über materielle Dinge. Er spricht über Religion und wie man mit Geld umgehen soll und so. Er sagt, denn Gott gibt uns alles zu unserem Genuss. Ich habe viel über diese Schriftstelle gesprochen. Ich habe sie hunderte Male gelesen. Schaut, Gott kommt hinein in Materielles und in die Finanzen. Gott hat uns alles zu unserer Freude gegeben. Alles. Wenn Gott die Quelle nicht nur unserer Freude ist, sondern auch der Urheber der Dinge, die wir genießen dürfen, ist Gott die Quelle aller Freude und allen Genusses, den wir jemals haben können. Ich hoffe, ihr könnt diesen Schlüssel ergreifen. Paulus sagt nicht, Gott ist all unsere Freude. Er sagt, Gott gibt uns alles Materielle, was wir brauchen, um es zu genießen. Ich sage euch etwas. Wenn ihr das versteht, könnt ihr all euer Geld nehmen. Ihr könnt von einem Teil leben und den Rest an die Menschen verteilen, die es brauchen. Das wäre eine weitaus bessere Art zu leben. Gott gibt uns. Das meint, die Quelle aller materiellen Dinge ist Gott. Nicht unser Geld, das wir verdienen, nicht unser Einfluss, nicht das Internet, nicht dein Wissen, wie man eine Firma leitet. Nur Gott. Gott ist nicht nur die Quelle unseres Genusses. Er ist auch derjenige, der uns alles Materielle zu unserem Wohlergehen bereitstellt. Wenn Gott uns alles gibt, was wir genießen dürfen, das Haus, das Auto, das Getränk, jedes materielle Ding, und er gibt es uns, damit wir uns daran erfreuen, was bedeutet das? Zunächst heißt das, dass Gott möchte, dass wir materielle Dinge genießen. Wenn Gott nicht wollte, dass du dein Auto, deinen schönen Urlaub, dein was auch immer genießt, würde er es dir nicht geben. Aber er hat es dir gegeben. Wir müssen also lernen, die Dinge zu genießen. Wir können sie nur genießen, wenn wir sie benutzen. Ein schönes Auto, das in der Garage steht und all deine Freunde dürfen es anschauen, stärkt dein Ego. Aber das hat nichts mit Genießen zu tun. Du denkst, du genießt es, aber in Wirklichkeit hat das nichts mit Genießen zu tun. Dinge können nur benutzt werden, wenn man sie genießt. Das bedeutet, jedes Ding muss erst benutzt werden, damit man es genießen kann. Was heißt das für mich? Ich benutze alles, was ich habe, und ich genieße es. Keine Schuld, keine Scham, nur benutzen und genießen. Jetzt kommt der Schlüssel. Wer hat beschlossen, dass du diese Dinge benutzen und genießen kannst? Wenn du das beschlossen hast, hast du ein Problem. Ich habe so viel Geld verdient, jetzt mache ich damit, was ich will und ich genieße es. Mit dieser Einstellung wirst du materielle Dinge niemals wirklich genießen, denn du machst damit dich selbst zur Quelle deiner Versorgung und deiner Freude. Da ist dein Problem in der Gleichung. Wir nehmen Gott aus unserem Leben und denken, der Rest der Gleichung bleibt gleich. Aber das stimmt nicht. Wisst ihr, Religion ist so niederträchtig und böse. Sie erlaubt uns nie, irgendetwas zu genießen. Nicht die Ehefrau, nicht die Beziehungen, nichts. Ich glaube, dass es eine zweite Medaillenseite von Religion gibt. Es ist das Gleiche, aber es schaut schöner aus. Ich werde euch erklären, was ich meine. Unglaube wirkt auf uns zum Beispiel viel scheußlicher als verkleidete Weisheit. Aber es ist das Gleiche. Wir sagen, es ist sehr weise, das Geld zur Seite zu legen, denn wenn böse Zeiten kommen, kann ich 6 Monate davon leben. Das ist nicht weise, das ist nur verkleideter Unglaube. Die Wahrheit wäre, ich lege dieses Geld beiseite, denn ich habe nicht genügend Glauben, dass Gott mich immer versorgt, und für diesen Fall habe ich Unterhalt für 6 Monate. Ich bin nicht gegen Weisheit, aber ich mag keinen Unglauben, der sich als Weisheit verkleidet hat. Religion ist böse, sie lässt nicht zu, dass man irgendetwas genießt. Aber es gibt noch etwas, was im eigentlichen Sinne nicht Religion ist, aber genau die gleiche Wirkung hat. Und auch das erlaubt uns nicht zu genießen. Wir rennen hinterher und rennen hinterher und wollen es genießen, aber wir genießen es nicht. Schau, Gott möchte, dass du dein Leben genießt. Jesus kam, damit du Leben hast, und zwar im Überfluss. Dazu gehört, dein Leben zu genießen. Die zweite Seite der Medaille ist diese. Gott möchte, dass ich diese materiellen Dinge genieße. Also verdiene ich Geld, ich gebe es aus, ich genieße. Und ich rechtfertige dies, indem ich sage, Gott möchte doch, dass ich es genieße. Aber wenn wir aus tiefstem Herzen ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass wir Gott herausgenommen haben. Wir haben ihn verbal in unserem Wortschatz, aber er ist nicht in unserem Leben, unserer Erfahrung und dem Glauben unserer Herzen. Wie kommt das? Wir sorgen dafür, dass wir das Geld verdienen. Wir sind so stolz auf unsere Erfolge. Wir wissen, wie man die Dinge regelt, und dann erklären wir geistlich, Gott hat das getan. Tief in unserem Herzen wissen wir, dass wir uns nicht abhängig gemacht haben von Gott, dass wir ihm nicht vertraut haben. Und in der Krise zeigt sich unsere Panik, dass wir nicht in vollkommener Ruhe leben, denn wir verbringen schlaflose und sorgenvolle Nächte. Wir haben Gott herausgenommen. Was geschieht, wenn wir eine einfache Kleinigkeit begreifen? Nicht nur in allem, was Gott tut, sondern auch in allem, was er gibt. Wenn es nicht mit Intimität und Beziehung verknüpft ist, ist es eine schlechte Idee. Das ist ein schockierender Gedanke, den ich heute früh hatte. Alles, was Gott mir gibt und alles, was er tut, meine Heilung, meine Versorgung, mein Urlaub, mein Auto, alles, soll direkt zurückdeuten auf meine Intimität und Beziehung zu Gott. Wenn du das Geheimnis lernst, das Leben so zu leben, hast du überfließendes Leben. Gestern Abend, Debbie ist nun für 8 Tage unterwegs, und ihr wisst, wir haben eine Gemeinschaft in diesem Haus. Hier sind Leute, die mit uns leben. Wir leben so, dass die Dinge, die wir haben, alle Gott gehören. Nun, ich wollte Clayton gestern Abend etwas Zeit schenken. Ich sagte, Sohn, ich möchte nicht, dass du noch mehr Zeit mit diesem Videospiel verbringst. Ich fände es schön, wenn wir ein bisschen Zeit miteinander hätten. Ich fragte Gracie und Lou, ob sie mit uns Karten spielen würden. Gracie wollte gerne. Lou sagte, du hast nicht die Geduld, es mir beizubringen. Ich antwortete, du hast keine Ahnung, wie viel Geduld ich habe. Wir setzten uns zusammen, Gracie, Lou, Clayton und ich, und wir spielten dieses deutsche Kartenspiel. Aber wie spielen wir? Wir spielen, wir trinken ein Gläschen Wein nebenher, wir teilen offenen Herzens alles, was in unseren Herzen ist. Ich sage euch etwas. Wir erleben die Gegenwart Gottes und das überfließende Leben mehr in solch einem 2-stündigen Kartenspiel als in den meisten Gemeindeversammlungen, in denen ich jemals war. Das ist wirklich wahr. Wir mussten einmal etwa 15 Minuten pausieren, weil wir alle weinten und begeistert waren von der Güte Gottes. Ich sah in Kletens Augen und sah, wie tief Jesus ihn berührt hatte. Lou konnte es kaum ertragen und Gracie sagte, das ist das Leben, das Jesus möchte, dass wir es leben. Schaut, wenn Gott nicht nur die Quelle von allem ist, sondern auch die Quelle dessen, worüber ich mich freue und was ich genieße, weiß ich, dass ich Gott nicht mit religiösem Getue loben kann. O, preis dem Herrn! Nein, im Tun und in der Erfahrung erinnere ich mich ununterbrochen, dass er Teil der Gleichung ist und ich ihn nicht herausnehmen darf, sonst ist meine Freude weg. Alles, was er gibt und alles, was er für dich tut, kehrt sofort zurück in Intimität und Beziehung. Alles. Das ist der tiefste Sinn und das höchste Level an Genuss, das ein menschliches Wesen erfahren kann. Und plötzlich lebst du ein Leben ohne Scham und Schuld und kannst alles genießen, was du hast. Plötzlich wagst du nicht einmal mehr zu denken, dass du selbst etwas bewirken könntest. Dieser Gedanke wird dir wie Gotteslästerung vorkommen. Wenn wir so zu leben beginnen, werden wir erfüllt von Erfüllung und Freude, die unbeschreiblich sind. Ich entdecke jeden Tag neu die Begeisterung und Freude über unseren Gott. Die Religion will uns das rauben. Wenn ich endlich begriffen habe, dass Gott mir die Dinge gegeben hat, damit ich sie genieße, verstehe ich, dass Gott mich niemals für Schmerz geschaffen hat, sondern für Freude. Und ich erkenne, wenn er mich für die Freude geschaffen hat und ich ihn herausnehme aus meinem Leben, ist meine Freude auch mit weg. Gehen wir zurück zur Ehe. Wir sind so aufgeregt. Ich liebe meinen Partner, wir werden heiraten, dann wird Sex Teil unseres Lebens sein. Und was geschieht dann? Wir nehmen Gott aktiv und bewusst aus unserer Erfahrung der Freude heraus und unsere sexuelle Beziehung ist die ersten paar Monate aufregend. Aber dann befriedigt sie uns nicht mehr, denn unsere Erfahrung war nur eine körperliche Erregung, nicht mehr. Wenn diese körperliche Erregung sich legt, ist da nichts mehr. Dann meinen wir, dass wir mehr und mehr und anderes brauchen. Wir stellen fest, dass selbst die schönste Frau der Welt für uns nicht mehr sexuell aufregend ist. Dann geben wir viel Geld aus, um irgendwelche Körperteile zu verschönern, damit der Ehemann uns etwas attraktiver findet. Und wir stellen fest, dass das nicht funktioniert. Ich werde die erste Nacht, in der ich eine sexuelle Beziehung mit Debbie hatte, nicht vergessen. Nie. Das war eine der heiligsten, geistlichsten Erfahrungen mit Gott. Denn als ich Debbie zur Frau nahm, hatte ich ein sehr klares Verständnis davon, dass Gott diese Beziehung geschaffen hatte und dass er immer mit einbezogen ist. Was geschah? Ich war von Herz zu Herz mit Gott verbunden. Zugleich war ich von Herz zu Herz verbunden mit Debbie. Und das Körperliche war Nebensache. Was würde geschehen, wenn wir unsere Ehen so leben würden? Was würde geschehen, wenn wir unsere Beziehungen so leben würden? Was, wenn wir jedes materielle Ding in unseren Händen so behandeln würden? Ich liebe es, in dem Haus zu leben, in dem ich derzeit lebe. Wirklich. Heute früh ging ich mit unserem Hund raus. Normalerweise macht das Debbie, aber sie ist ja nicht da. So muss ich das machen, sonst macht er eine Sauerei in unserem Haus. Ich gehe mit ihm in den Garten. Dort setze ich mich in einen Stuhl und sage zu ihm, mach Pipi, mach Pupi. Und ich sitze da und warte auf ihn. Heute betrachtete ich den Blick, den ich von dort aus habe. Es ist wunderschön. Und ich sagte, Gott, du bist so unglaublich freundlich zu mir, dass du mir erlaubst, in einem Haus wie diesem zu leben, wo ich in Ruhe und Gelassenheit dasitzen und dich und diesen Blick genießen kann. Ich saß da und sagte, Gott, du bist so freundlich. Ich werde diesen Blick jeden Tag meines Lebens genießen. Ich werde diesen Ort jeden Moment genießen. Was würde in dem Moment geschehen, wo ich Gott herausnehme aus meiner Begeisterung für diese schöne Aussicht? Ich könnte sie nicht mehr genießen und das Haus auch nicht, nichts. Dann hätte ich das Bedürfnis, ein anderes Haus, einen besseren Blick oder was auch immer haben zu wollen. Es ist immer das Gleiche. Immer, wenn wir Gott aus der Gleichung herausnehmen, werden die Dinge, die wir genießen, sündhaft. Alles, wirklich alles, was wir haben, wird sündhaft, wenn wir Gott herausnehmen. Sex in einer Ehe kann sehr sündhaft sein. Geld auf deinem Konto kann sehr sündhaft sein. Das Haus, in dem du lebst, kann extrem sündhaft sein. Das Wertvollste, das ich habe, das Gott mir gegeben hat, sind Beziehungen. Es gibt nichts Wertvolleres in meinem Leben. Dieser Mann, Daniel, ist für mich so wertvoll. Ich habe keine Worte dafür. Ich genieße ihn. Ich liebe es, im Büro neben ihm zu sitzen. Ich liebe es, wenn er sein Herz öffnet und von Herz zu Herz mit mir spricht. Diese Beziehung ist nichts anderes als eine große Freude für mich. Was würde in dem Moment geschehen, wo Daniel mein Angestellter würde? Er ist mein Angestellter, ja, und er erhält ein Gehalt von mir. Aber wenn er nur noch mein Angestellter wäre, wäre meine Freude über ihn weg, denn dann hätte ich Gott aus der Gleichung herausgenommen. Wenn ich diese wunderbare Beziehung weiterhin genießen will, muss ich mich also jeden Tag daran erinnern, dass Gott ihn mir gegeben hat, damit ich mich über ihn freue. Er hat ihn mir nicht gegeben, damit er für mich arbeitet. Versteht mich nicht falsch. Ich habe sehr wohl Angestellte, die einfach für mich arbeiten. Für die IPS, für Brasilien Kids Care. Daniel weiß das. Ich könnte auch Daniel so behandeln wie einen Angestellten. Oder ich kann ihn behandeln, wie ich es tue. Gott hat mir einen jungen Mann gegeben, damit ich mich über ihn freue. Wenn ich ihn nur noch als Angestellten sehe, der für mich arbeitet und dem ich dafür ein Gehalt zahle, beraube ich mich selbst. Denn dann ist das weg, was Gott mir in der Beziehung zu ihm geschenkt hat, damit ich es genieße. Ihr könnt Daniel fragen, wie oft ich zu ihm sage: Es gibt keinen reicheren Mann in dieser Welt als mich. Viele Menschen denken, Elon Musk ist der reichste Mann der Welt. Aber ich glaube, dass ich der reichste Mann dieser Welt bin. Denn Gott gab mir Menschen, zu denen ich eine tiefe Beziehung pflegen darf und die ich niemals wie Angestellte behandeln darf. Ich werde Matthäus nie benutzen. Ich werde Vinicius niemals benutzen. Ich werde meine Frau nie benutzen. Ich werde Daniel niemals benutzen. Gott gab sie mir, ich darf sie genießen. Gottes Herz war so gut zu mir, dass er sie mir geschenkt hat. So kehrt alles zurück zur Intimität, wenn wir es in der Beziehung mit ihm nehmen. Wir nehmen Gott heraus und denken, der Grund für unsere Freude bleibt erhalten. Falsch. Nimm ihn heraus und was Freude sein sollte, wird sündhaft. Ratet mal, warum heutzutage Millionen Christen auf der ganzen Welt enttäuscht und sauer sind auf die Kirche. Weil wir Gott aus unserer Beziehung und aus der Gleichung herausgenommen haben. Da ist ein Mann, der errettet wird. Er ist begabt und talentiert. Du bist der Mann. Du wirst errettet, du gehst in eine Gemeinde, du fühlst dich geliebt und angenommen, dir ist vergeben. Was geschieht? Es wird nicht lange dauern. Dann ist da ein Mann, der sich Pastor nennt. Er wird dich gebrauchen. Er sieht deine Gaben und Talente, dein Geld, und er wird dich gebrauchen, um seine Kirche aufzubauen. Er wird Bibelverse verdrehen, um das zu rechtfertigen. Und du bleibst tief verletzt zurück. Also, in allem, was du hast oder tust, wenn du Gott aus der Beziehung und aus der Gleichung herausnimmst, wird das Ding sündhaft. In der Kirche, in deiner Arbeit, in deiner Familie, in deiner Ehe, überall, alles. Das Haus, in dem du lebst, das Auto, das du fährst, egal was. Gehst du aber in die Beziehung mit Gott, werden all diese Dinge heilig. Denk darüber nach. Du kannst einen Porsche fahren und er ist heilig. Und du kannst ein altes, rostiges Fahrrad benutzen und es ist sündhaft. Was ist der Unterschied? Gott, du hast mir diesen wunderbaren Porsche gegeben, damit ich mich daran freue. Ich danke dir für deine Freundlichkeit. Ich werde ihn nutzen und genießen. So wird es zu einem geistlichen, heiligen Auto. Was machen wir? Wir trennen es von ihm, der Quelle aller Dinge und unserer Freude. Leute, ich kann nicht beschreiben, wie sehr ich mich danach sehne, mein Herz diesbezüglich mit euch zu teilen. Es war für mich ein harter Weg und ich sage euch warum. Ich konnte Gott genießen, seit ich ein Kind war, aber ich konnte keine Dinge genießen. Gott musste mir das erst beibringen. Er gebrauchte dazu einen sehr engen Freund von mir, um mein Herz zu konfrontieren. Ich musste mich mit sehr tiefen Herzensansichten auseinandersetzen. Gott öffnete mein Herz und ich konfrontierte mein Herz. Ich verbrachte die restliche Nacht damit, vor Gott zu weinen. Und ich erkannte, warum ich diese Freiheit nicht hatte. Ich hatte solche Angst, in die böse, böse Falle zu fallen, in die schon so viele Leute gefallen waren. Sie hatten eine tiefe und leidenschaftliche Liebe zu Jesus. Aber irgendwelche Dinge oder der Erfolg oder eine Beziehung eroberten ihre Herzen und die Intimität mit Jesus war weg. Doch für mich war die Intimität mit Jesus so wertvoll, dass ich bereit war, in der tiefsten Armut zu leben, nur um diese Beziehung nicht zu verlieren. Gott in seiner Freundlichkeit und Gnade konfrontierte mein Herz. Er führte mich in dieses wunderbare Verstehen, dass alles mir zur Freude dient, solange er mit mir in Beziehung ist. Und in dem Augenblick, wo er herausgenommen wird, werden die Dinge sündhaft. Schaut, in der frühen Kirche war das so. Die Bibel sagt, sie teilten alles, was sie hatten, und sie aßen ihr Essen mit Freude. Wisst ihr, was das bedeutet? Jeder Bissen, den sie in den Mund nahmen, hatte für sie den Duft der Freude. Da steht aber noch etwas. Sie aßen ihr Essen mit Freude und Einfachheit des Herzens. Wenn mein Herz einfach in Intimität und Beziehung mit Gott bleibt, kann ich den ganzen Tag genießen. In dem Moment, wo ich meine Beziehung zu Gott verliere, wird alles sündhaft, auch wenn Gott es gegeben hat. Denn er gab es mir, damit ich es genieße. Ich kann das nie aus dieser Beziehung zu ihm nehmen. Fangt an, so zu leben, macht es zu eurem Lebensstil. Dann werdet ihr ein Leben leben, das dieser Welt zeigt, dass es einen guten Gott gibt, der seinen Kindern gute Dinge gibt und möchte, dass sie diese genießen und ein gutes Leben führen. Eure Herzen werden frei sein und einfach. Ihr werdet einander ehrlich und aufrichtig lieben. Ihr würdet nicht einmal den Gedanken erlauben, jemanden zu benutzen. Zugleich aber werdet ihr jederzeit bereit sein, andere Menschen zu genießen. Das ist einfaches und wahres Christsein. Denkt mit mir, was würde geschehen, wenn ihr euer Leben ganz Jesus hingebt und dann in eine Gemeinde geht und dort sofort dieses unglaubliche Gefühl habt, dass Gott euch Brüder und Schwestern gegeben hat, damit ihr einander genießt? Die Person, die sich Pastor nennt, würde niemals deine Begabungen benutzen, um seine Gemeinde aufzubauen. Er würde deine Talente nie nutzen, um irgendwie vorwärts zu kommen. Er würde sich nicht einmal darum scheren, ob jemand Geld hat oder nicht. Was er aber sehen würde, ist dein Herz. Gott, du bist so unglaublich wunderbar. Du hast mehr Menschen zu deiner Gemeinde hinzugefügt. Jetzt können mehr Leute dich und einander genießen. dann würdet ihr eure Herzen in einfacher Dankbarkeit zu Gott erheben. Niemand würde versuchen, irgendjemand anderen zu benutzen, um irgendetwas zu erreichen. Wir würden als ein Leib von Glaubenden leben, einander genießen und ständig wissen, dass alles von ihm kommt. Deshalb würden wir ihn genießen. Unsere Herzen wären einfach und frei. Und die Welt würde sagen, das will ich haben, genau das möchte ich haben. Leute, als ich mich hierher setzte, wusste ich nicht, worüber ich heute reden sollte. Aber ich dachte einfach, wir werden sehen. Ich habe heute sogar verschlafen. Ich wollte ein paar Stunden früher aufstehen, als ich es dann tat. Als ich aufwachte und sah, wie spät es war, fühlte ich mich so wohl. Ich sagte, wow, Gott, du wolltest, dass ich diese Nacht so viel Schlaf bekomme. Danke, du bist so gut. Das ist so unglaublich. Gott gibt uns alles, damit wir es genießen. Du hast deine Frau nicht geheiratet, damit du Freude an ihr hast. Gott gab sie dir. Wenn du sie das nächste Mal küsst, komm vorher in deinem Herzen zur Ruhe und sag, Gott, ich danke dir, dass du mir eine wunderschöne und liebe Frau gegeben hast. Sie ist dein Geschenk und ich könnte sie nicht genießen, wenn ich dich nicht hätte. Danke vielmals. Das nächste Mal, wenn du zu deinem Kind gehst, hör auf mit deiner lächerlichen, elterlichen, unreifen Kontrollhaltung. Du das, komm schon, du nicht. Kreuzige dieses scheußliche Verhalten deiner Kultur. Dein Kind gehört dir nicht. Schon vor Grundlegung der Welt hat Gott dein Kind dazu berufen, die Braut Jesu Christi zu sein. Denke also daran, dass du der Verwalter deines Kindes bist. Gott möchte nicht, dass du Eigentümer deines Kindes bist. Sei ein guter Verwalter. Und wenn du das nächste Mal dein Kind umarmen willst, komm in deinem Herzen zur Ruhe vor Gott und sag, Gott, du bist so ein wunderbarer und erstaunlicher Gott, dass du mir ein Kind gegeben hast, das ich genießen kann. Du vertraust mir wirklich. Und bevor du die Gemeinschaft mit deinem Kind genießt, umarmst du die Beziehung zu Gott. Wir nehmen Gott aus unserer Beziehung mit unseren Kindern und wundern uns dann, dass wir Probleme haben. Mein Kind, mein Kind. Denk daran, Gott gab dir das Kind, damit du ein paar Jahre auf dieser Erde für es sorgst. Wenn die Beziehung zu deinem Kind die Quelle deiner Freude ist, wirst du Schwierigkeiten bekommen, denn dein Kind wird Dinge tun, mit denen du nicht einverstanden bist. Dein Kind wird dich enttäuschen. Du wirst viele Probleme haben. Aber wenn du dich über deine Beziehung zu deinem Kind freust, weil du eine Beziehung zu Gott hast und du dein Kind in ihm genießt, ist das eine geistliche Beziehung. Dieselbe Beziehung kann entweder geistlich und heilig sein oder sündhaft. Ich wage zu sagen, dass der Großteil aller christlichen Beziehungen sündhaft ist, weil wir einander benutzen, weil wir durch den anderen glücklich werden wollen. Das ist mit Beziehungen ebenso wie mit der Kirche, mit Ehepartnern und anderem. Wenn Gott mir die Gnade gegeben hat, diese Wahrheit wieder zurückzurufen in die Kirche und in die Welt, werde ich alles tun, egal, was es mich kostet. Ich sagte zum Herrn, wenn du mich erwählt hast, eine wahre prophetische Stimme zu sein, die deine wunderbare Gemeinde aufweckt, bin ich bereit. Leute, wenn ihr dieses Live genossen habt und wenn ihr mir jetzt in euren wundervollen Kommentaren schreibt, wie wunderbar ihr mich findet, werde ich Folgendes tun. Lob ist wie Rauch. Es ist okay, solange man ihn nicht einatmet. Ihr könnt also auf Instagram all eure Komplimente an mich schreiben, doch ich verspreche euch, ich werde das nicht geistlich einatmen. Das würde mich zerstören und meine wunderbare Beziehung zu Jesus kaputt machen. Wenn mir jemand also schreibt, du hast mein Leben verändert, atme ich schnell aus und bringe dieses Kompliment zu Jesus. Jesus, schau, wie wunderbar du gehandelt hast. Das hast du gut gemacht. Atme nie das Lob von Menschen ein. Tu es nicht. Es wird Rauch in deiner geistlichen Lunge sein und deine Seele korrumpieren. Schau es an, lächle und sag: Danke, Jesus.